Guten Abend, ich hoffe, jeder hat ein gefülltes Glas vor sich. Ja, und unser literarischer Abend kann beginnen. Da wir auch heute wieder einige neue Gesichter unter uns haben, schlage ich vor, dass sich jede und jeder kurz vorstellt. Mein Name ist Othello W. Bernhardt, Schriftsteller seit meiner Pensionierung aus dem öffentlichen Dienst und erster Vorsitzender dieser literarischen Gesellschaft. Mein Lebenswerk ist die Fortführung bedeutender Romane, großer Vertreter der schreibenden Zunft. Dort, wo Sie nicht mehr weiter wussten, beginne gewissermaßen ich. Zu meiner Linken sitzt unser zweiter Vorsitzender, Leo Leise. Bitte, Leo. Ich bin Leo Leise und habe Germanistik studiert und bin als Germanist auch immer mal wieder dann doch tätig. Außerdem habe ich eine große Vorliebe für Menschen, die schreiben. Ja, soweit vielleicht erstmal. Ja, also mein Name ist Angelika Arnig und ich war Erzieherin. Und jetzt betreue ich ein Pflegekind bei uns zu Hause und ich habe jetzt viel Zeit zum Schreiben, gell? Zum Beispiel Romane und so. Und ich bin jetzt seit einem Jahr hier Mitglied. Ja, also der Herr Bernhard hat mich für heute Abend eingeladen. Ich bin Verlegerin, seit 2 Jahren in dieser Stadt. Ich arbeite wirklich Tag und Nacht. Ja, zu Ihnen kommen wir später dann noch einmal ausführlicher. Ja, ja, dann ist es ja gut, ja. Ach ja, ja, ich heiße übrigens Lydia Lehmann-Lederstein. Eurydike, das ist mein Pseudonym, unter dem ich meinen Roman veröffentlichen möchte. Bitte nennen Sie mich auch so. Ich bin heute Abend hierher gekommen, um Ihnen mein Buch vorzustellen oder besser seinen Inhalt. Ein Buch soll es ja erst werden. Und ich suche verzweifelt nach einem Verlag. Und ich hoffe, dass Sie alle mir hier dabei behilflich sein werden. Wir alle? Nun, wir suchen eigentlich alle, nicht wahr? Einen Verlag. Arno, woran arbeitest du denn gerade? Also, ich habe meinen Stadttext fertig, ja, den ich euch heute in Auszügen vorstellen möchte. Das erste Kapitel beginnt so. Arno, vielleicht können wir das auf... Kaltes Licht der Leuchtreklamen reflektierte im gesteigten Metallgehäuse seines Designcomputers. Die halbgeschlossenen Lamellen der abgewrackten Jalousie durchdringend, kühl die Monotonie herausstellend des Zeitalters, in dem Harry lebte. Danke, Arno. Eiskalt kroch das Bewusstsein in ihm hoch. Virtuelles würde alles mit einer dünnen Schicht überziehen, unter der nur begrenzt ein unsichtbares Leben möglich wäre. Ja. Goldfischteichartig gefrorenes Großstadtdasein im aufkommenden Winter der zivilisierten Menschheit. Aquarium, Internet. Verlockungen, ja, vielfältigster Ort, unerreichbar getrennt vom Individuum. Mensch durch die aalglatte Scheibe des Monitors. Mensch, Arno. Kleinen Moment noch. Schlagartig verstand er den, der in der vergangenen Woche seinen 17-Zoller mit einem Hammer zertrümmert hatte. Er hoffte plötzlich, dass diesem Mann eine Resozialisierung gelingen, er nach diesem verzweifelten Befreiungsakt die Kraft finden würde, sich wieder mit Hilfe seines Mundes und gesprochener Worte mit anderen Menschen zu verständigen. Angewidert schaltete Harry seinen Computer aus. Ohne die Programme beendet zu haben, bewusst die Gefahr, die dafür für das Gerät entstand, in Kauf nehmen. Ja, er danke, wollte, danke Arno, ich denke, die Aussprache zu deinem Text werden wir noch auf den späteren Teil des Abends aber verlegen. Der Text ist doch wir gut, sind ne? ja noch bei der Vorstellung. Du solltest nicht vergessen zu erwähnen, dass du eines unserer Gründungsmitglieder bist und außerdem bei einer kulturfördernden Vereinigung arbeitest, die uns sicherlich hilfreich sein kann. Ja, ich habe nur einen Zeitvertrag. Und mein Einfluss ist leider auch sehr begrenzt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber das besprechen wir nachher. Und Sie, junger Mann. Sagen Sie mal, Sie waren doch noch nicht bei uns, oder? Ich bin zum ersten Mal hier. Mein Name ist Robert Rescue. Das ist auch ein Pseudonym, nicht wahr? Und ich würde gerne mein neues Hörspielmanuskript vorstellen. Hörspiel? Wieso Hörspiel? Also ich dachte ja, es geht hier um Bücher. Tja, da haben Sie Pech, mein Freund. Die Hörspielautorengruppe trifft sich immer montags. Na, ich meine, wenn er doch schon mal da ist, worum handelt denn Ihr Stück? Ja, das ist schwer zu sagen. Vielleicht so. Die Erlebnisse eines Hausmeisters. Oh, bei der Literatur. Na, der ein olles altes Bürohaus mitten in Berlin-Mitte betreut. Und da haben aber ziemlich merkwürdige Leute ihr Quartier bezogen. Aber mehr will ich eigentlich nicht verraten. Sagen Sie mal, wie lang ist es denn, Ihr Hörstück? Nun gut, vielleicht um einen kleinen Eindruck zu bekommen, lassen Sie uns den Anfang hören. Immerhin waren auch in der berühmten Gruppe 47 sehr namhafte Hörspielautoren. Denken Sie nur an Eich, Anders, Eichinger. Ja, ja. Wie war? Scheuen Sie nicht den Vergleich, Herr Rescu. Ja, sehr schön. Dann bin ich ja wohl an der Reihe. Ich möchte mich auch gern vorstellen. Mein Name ist Ursula Ebenrecht. Ich bin 50 Jahre alt, ehemalige Lehrerin und in diesem Monat habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Mitglied bin ich noch nicht, aber Herr Bernhard sagt, ich könnte ruhig noch ein paar Mal diese Abende besuchen. Ein Buch veröffentlicht, das ist ja interessant. Und welchen Inhalt hat denn Ihr Buch, Frau Ebenrecht? Bilder, Fotografien. Fotos? Ja. Fotografien von Häusern unserer schönen Stadt. Ach so, und diese Häuser haben Sie dann beschrieben? Nein. Wieso? Sportsfreundin, welchen Text enthält denn Ihr Buch? Ja, gar keinen. Ah, dann sind die Bilder und Bildunterschriften von Ihnen. Nein. Jetzt weiß ich. Sie sind Fotografin. Keine Schriftstellerin. Die Fotografien hat eine Freundin angefertigt. Und Sie? Ich? Ich habe die Häuser ausgesucht, die sie fotografiert hat. Das ist mit Literatur allerdings nur entfernt verwandt. Es ist ein Buch. Wie auch immer. Sie haben einen Verlag gefunden und darauf kommt es doch an. Eben. Ja, aber Frau Eben, recht. Sie haben uns noch jemanden mitgebracht. Bitte, Herr Pinsel. Meine Hand. Nein. Ich will nicht viele Worte machen, denn Reime mache ich zum Lachen. Fallt nicht auf meinen Namen rein, bin Dichter, will nicht Maler sein. Als Landwirt fuhr ich lange Jahre zum Markt mit meiner frischen Ware. Jetzt lebe ich im Altersheim und sähe, ernte manchen Reim. Die Leute laden mich zum Feste, dort dichte ich dann für die Gäste. Ja. Lasst heute euer Gast mich sein, bestimmt fällt mir auch hier was ein. Wunderbar, wunderbar, Herr Pinsel. Und das mit Ihren 75 Jahren. Jetzt muss ich wohl sagen, dass ich 32 bin. Ich schreibe viel. Es wäre müßig, jetzt zu sagen, wo ich schon überall veröffentlicht habe. Sie haben auch schon ein Buch herausgebracht? Nein, ein Buch noch nicht. Aha. Außerdem studierst du ja noch. Was war das noch? Sozialwissenschaft? Ja, das auch noch. Gut Ding will eben Weile haben. Danke, meine Lieben, für diese Vorstellungsrunde. Herzlich willkommen zu den vereinsinternen Neuigkeiten. Erfreuliches kann ich berichten von unserer jüngst durchgeführten Veranstaltung im Bürgerhaus. Rührend, wie die Gäste unserem Aufruf gefolgt waren und alles daran setzten, die Anfangsworte eines Gedichts aufsagen zu können. Gedichte? Ja, so viel Engagement hätte ich nie erwartet. Aber dafür durften die doch auch für die Hälfte rein, war das nicht so? Unser Programm kam ausgesprochen gut an. Aber jetzt zum Schluss waren doch nur noch zwei Zuschauer da. Ich habe noch mehr Gereimtes dabei heute. Das kommt auch immer gut an, soll ich? Moment noch, Herr Pinsel, ich würde das gern noch zu Ende bringen. Also die Kritik in der Zeitung. Die war so gut wie noch nie. Erstaunlich gut. Moment mal, Sie meinen jetzt die Kritik im Abendrundblick? Haben die nicht geschrieben, es wäre alles viel zu lang gewesen und eigentlich überflüssig? Es war eher neutral, nicht? Ja, ja. Er möchte noch Rotwein. Ja, ich nehme dann doch noch. Soll ich jetzt? Ja. Das Gereimte. Es beginnt folgendermaßen. Einen Moment noch, ja, ja. Sigi hat noch was. Heute Nacht ist mir wieder etwas Pornografisches eingefallen. Das würde ich gern, wenn alle. Ja? Ach, oder? Sie schreiben auch autobiografisch? Sagten Sie etwa Pornografie? Besser als Schüttelreime, ne? Sigi, das wollte ich dir immer schon mal sagen, das mit deinen Geschichten, da kann ich mich immer so gut, wie sagt man das jetzt, identifizieren. Ich fühle mich einfach so verstanden. Naja, Angelika, man tut, was man kann. Wie ihr alle wisst, ist unser Ziel die Veröffentlichung einer Anthologie mit unseren Texten. Ja, ich bin neu hier. Was für Pornografie? Aus diesem Grund habe ich für heute Abend eine Verlegerin eingeladen, mit deren Hilfe wir dieses Projekt verwirklichen wollen. Guten Abend, Frau Lehmann-Lederstein. Also Pornos habe ich noch nie gedichtet. Frau Lehmann-Lederstein möchte einige Worte sagen. Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, es stört Sie nicht allzu sehr, dass ich meine kleine Katze mitgebracht habe. Aber sie ist einfach so neurotisch. Ja, und deshalb kann ich sie einfach nicht zu Hause lassen, sehen Sie? Ja, gucken Sie hier. Sie reißt mir immer mit ihren Krallenlöchern in die Pullover. Also, mein Verlag heißt Lelepe Verlag. Lelle wie Lehmann-Lederstein und P wie Pussy. Sie sind Pussy. Angenehm. Pinsel. Ja. Nein, so heißt doch meine Katze, Pussy. Schätzchen, benimm dich. Komm, Schätzchen. Fassen Sie einfach nicht an. Nicht beachten, wenn sie so anschaut und so vor Ihnen sitzt, nicht wahr? Also, ich führe meinen Verlag allein. Habe schon 7 Bücher verlegt. Das Geschäft läuft gut. Sehr gut sogar. Ja, leider muss ich ja nebenbei noch meinen Lebensunterhalt verdienen. Sonst wäre ich, mein Verlag meine ich, schon führend in Deutschland. Aua, die Katze hat mich gebissen. Oh, mein Schätzchen, hast du dir wehgetan? Welcher Art sind denn die Bücher, die Sie bisher herausgebracht haben, wenn Sie das nochmal kurz schildern würden? Psychologisches, Kinderbücher, ja. Lyrik, ja, was Sie wollen. Die Katze zerreißt die Vorhänge. Pussy! Vielleicht sollte die Katze in einem anderen Zimmer, ne? Anderes Zimmer? Meine kostbare chinesische Vase. Frau Lehmann-Lederstein, bitte. Ming! Ich glaube ja, wir müssen jetzt tatsächlich leider doch schon gehen. Pussy ist heute einfach sehr sensibel. Auf Wiedersehen, Frau Pussy. Ja, und unser Buch. Ach so, ja. Reichen Sie mir einfach Ihre Texte ein. Inhalt ist nicht so wichtig. Ich spreche da mit meiner Druckerei. Also mein letztes Buch, ja, wurde dort beinahe schon fehlerfrei hergestellt. Und danach sage ich Ihnen dann die Kosten, die dann auf Sie zukommen werden. Die Druckkosten, die soll also die Gemeinschaft tragen, ne? Also, Druckkosten und der Vertrieb liegen bei Ihnen. Dafür ist mein Honorar für das Lektorat ausgesprochen gering. Wir sollen auch noch den Vertrieb übernehmen. Moment. Verkaufen können wir das Buch ja immerhin auf unseren Lesungen, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht. Ach, ja, weil Sie gerade davon sprechen. Ja, an Ihre Lesungen möchte ich mich, das habe ich mir so überlegt, da würde ich mich gern anhängen. Ich schreibe ja auch selbst Sonette. Ich möchte doch gern meine Bücher verkaufen. Moment mal, jetzt muss ich mich mal hier einschalten. Also mir sollen die Druckkosten bezahlen, das Buch auf den Lesungen selber verkaufen und ihr die da von Ihnen gleich mit? Sag mal, was tun Sie denn überhaupt? Ich werbe, meine Liebe. Ich werbe. In mindestens 1000 Zeitungen. Ich habe die Kontakte, ich kenne mich aus und überhaupt braucht man ja nun einmal einen Verleger, wenn man ein Buch veröffentlichen will, nicht wahr? Das ist richtig. Das ist auch wieder wahr. Na also. So, aber nun muss ich gehen. Ich warte dann auf Ihre Texte. Meine Pussy ist heute einfach zu unruhig. Ich weiß auch nicht, wo ist sie denn schon? die liest ohne den Vorhang. Tschüssi, ciao. Es ist doch immer wieder interessant, neue Gäste in der Runde zu sehen, nicht wahr? Ich hole schnell ein paar neue Flaschen, bevor wir zu den nächsten Texten kommen. Wo ist denn eigentlich dieser Hörspielautor? Hat jemand von Ihnen gesehen, dass er aufgestanden und gegangen ist? Also ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht ist er ja mal für kleine Jungs. Ich möchte Ihnen nun endlich meinen Roman vorstellen. Er beschreibt alles, was ich im Jenseits erlebt habe. Es ist mir wichtig, daraus vorzulesen. Es befreit mich. Also, ich höre schwer. Sagten Sie Jenseits? Ja, es war so. Also dann, lieber Pornografie, Herr Leise. Also, Sie sind doch Germanist. Also, was sagen Sie denn dazu? Also, ich als ehemaliger Landwirt kann sicher nicht so viel dazu sagen wie Sie als Studierter. Ich meine, wenn wir es erstmal gehört haben, ja, dann das Pornografische, sagen Sie, habe ich nicht recht. Ja, zu jedem Text ist es ja prinzipiell erstmal möglich, wissenschaftlich Stellung zu nehmen, wie wahr? Ja. Aber heute Abend denke ich, ich weiß nicht, ist ja auch noch schon ein bisschen spät. Ja, entschuldigt, meine Lieben, ich bin's nochmal. Und meine kleine Pussy natürlich. Wir haben Pussys Spielzeug vergessen. Und ich wollte ja auch noch aus meinen Sonetten rezitieren. Sie haben mich vorhin ganz wuschig gemacht. Frau Lehmann, Lederstein, Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade dabei, meinen Roman vorzustellen. Und wie Sie wissen, suche ich noch immer nach einem Verlag. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Verzeihung. Auch heute Abend wollen wir wieder vorlesen. Wer hat denn überhaupt was dabei? Also ich habe immer ein paar Reime auf Lager. Ich habe richtige Lyrik. Sonette. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, ich könnte Pornografie, wie gesagt. Ich will mich ja nicht vordrängeln, aber es drängt mich geradezu. Gut, dann liest dann Frau Euridike aus ihrem Roman. Wer möchte noch Rotwein? Oh ja, aber gerne. Ein mehr oder weniger. Ja. Ein Glas nehme ich auch noch. Ich lese jetzt. Ja. So gut, ja, richtig. Also. Am Tag meiner Rückkehr aus dem Jenseits schien die Sonne. Nach der langen Dunkelheit blendete sie meine Augen. Die Menschen, die im Kreis um mich herum standen, sahen neugierig auf mich herunter. Sie erschienen mir fremd, nachdem mir die Gestalten, die ich in der anderen Welt getroffen hatte, schon vertraut gewesen waren. Jetzt meinte ich, in den Gesichtern der glotzenden Menschen Fratzenhaftes zu sehen, das mich erschreckte. Ich sah Teufelsköpfe, Warzen in den Gesichtern, dick wie Pestbeulen, behaarte Arme und Hände, meinte im dampfenden Atem, der aus den Mündern quoll, gelben Qualm zu entdecken und roch deutlichen Schwefelgeruch. Wo war ich? Dem Jenseits entronnen und dorthin zurück, wo die wahre Hölle stattfand. Heute weiß ich, dass diese erste Vermutung richtig war. Ich muss unter Teufeln leben. Ich auch. Wissen Sie, es ist mir wirklich wichtig, daraus vorzulegen. Meine Psychologin sagt auch immer wieder, dass es wichtig für mich ist, aber sie hat keine Zeit für mich, sie will mir nicht zuhören. Was ich noch fragen wollte zur Pornografie. Also gerade Sie, Herr Leise, Herr als Germanist, Sie müssen doch... Frau Euridike ist immer noch an der Reihe. Wir freuen uns sehr. Aber bitte, Frau Euridike. Hätte ich mal bloß nicht verraten, dass ich Germanist bin. Also mir scheint das Ganze ja doch etwas unausgegoren. So völlig ohne klassisches Versmaß, Fräulein Euridike. Sehen Sie, meiner Pussy gefällt es auch nicht. Also die Sprache finde ich eigentlich gut, gell? Aber wo ist, jetzt frage ich mich gerade, wo ist eigentlich die eigentliche Aussage? Wie, Moment mal. Sind wir jetzt schon bei der Aussprache? Also, Herr Panner, es interessiert mich schon sehr. Was mit der Pornografie? Nicht alle durcheinander, bitte, ja. Ich bin noch nicht fertig. Ach. Frau Euridike, während der Aussprache, sollte der Autor sich nicht äußern. Ja. Das ist hier genau wie in der Gruppe 47. Ja, aber es gab noch eine... Ja, sagen Sie, haben Sie denn davon noch nie was gehört? Ja, aber es gab noch eine zweite, gänzlich andere Jenseitserfahrung. Also, ich habe da ein Problem mit meinem neuen Roman, das ich jetzt mal ganz knapp schildern möchte. Dann schenke ich so lange Rotwein nach. Gute Idee. Ja, ja. Also, ich habe über eine sehr dünne Frau ein Buch geschrieben, Entschuldigung. Und dieses Buch jetzt ist sehr dick geworden. Und jetzt kann ich mir das Podonet leisten, um das Manuskript jetzt an die Verlage zu versenden. Ja, du hättest lieber ein dünnes Buch über eine dicke Frau schreiben sollen? Jetzt werde ich hier lächerlich gemacht, das habe ich nicht verdient. Ja, das ist kein guter Stil. Sei froh, in einem Gremium sein zu können, nicht wahr? Aus dem heraus du Kritik bekommst. Ah ja, ich meine aber, oder? Wo hat man das schon? Angelika, wenn du vielleicht einige Kapitel herausstreichst. Ja, oder machen Sie einfach mehrere Bücher daraus, Gesammelte Werke, eine kleine Kassette, wie bei den Klassikern, wissen Sie? Ah ja. Pussy, Schatz, lass das Manuskript liegen, das schmeckt dir nicht. Guck mal, Mami hat was Feines für dich. Ah ja, Panna, wissen Sie, was ich auf Pornografie reimen würde? Ich bin doch gar nicht Herr Panna, da ist Herr Panna. Ach so. Herr Pinsel, bitte reißen Sie sich doch etwas zusammen. Weißt du, Angelika, in der Mitte haben Romane oft Längen. Vielleicht solltest du die Mitte einfach rausnehmen. Ah ja, meinst du, Arno, das ist ja ein völlig neuer Aspekt. Herr Bernhard, Sie hatten doch vor einiger Zeit von dieser Drehbuchwerkstatt berichtet. Ja. Deren Veranstalter uns doch einen Platz anbieten wollten. Haben Sie eigentlich noch mal davon gehört? Drehbuchwerkstatt? Das ist ja interessant. Ja, den Platz haben wir mittlerweile bekommen. Das ist ja. Ich hätte eine Idee für ein Drehbuch. Für ein Porno? Für eine Verfilmung kämen doch wohl eher meine Sonette in Frage. Pussy müsste natürlich mitspielen. Also ich habe gehört, dass gute Drehbücher sehr gesucht sind. Und wenn das Manuskript dann angenommen wird, soll die Bezahlung echt hoch sein. Ich meine, dass es sich echt lohnt. Ja, also so etwas, das würde mich auch reizen. Moment mal. Wann soll denn dieses Seminar überhaupt stattfinden? Es hat bereits stattgefunden. Ach. Wer hat denn daran teilgenommen? Ich. Ja, also, ich denke mal, das war sicherlich eine sehr gute Entscheidung. Als Vorsitzender unserer Gesellschaft, du denke ich mal, warst du praktisch Othello genau der Richtige, dahin zu fahren. Othello, kannst du uns etwas erzählen, was du gelernt hast. Ne? Also, wie ist es denn, so ein Drehbuch zu schreiben? Schwierig. Sehr schwierig. Na, ihr habt doch sicherlich praktische Übungen gemacht, ne? Also, und anschließend besprochen. Ja. Naja. Vielleicht könnten Sie uns das Gelernte ja auch hier vermitteln. Ich meine, hier im kleinen Kreis. Nun, wenn es sich mal ergibt. Und willst du denn jetzt ein richtiges Drehbuch beginnen, oder? Nein! Ach! Zwei neue Gäste. Das ist Vinny. Und der junge Mann hier, der heißt Arturo. Er studiert bei Leo Germanistik und schreibt Gedichte, die er uns heute vorlesen wird. Ich habe ihn eingeladen. Arturo, Sie dürfen heute hier lesen, vor Fachleuten, wie es sie nur noch in der Gruppe 47 gab. Vor Fachleuten? Also, das hat mir niemand gesagt. Fachleute? Kommt noch jemand? Also, wer kommt denn noch? Kommt jetzt die Pornografie! Oh ja, das wäre schön! Wenn alle, ich meine, Ich muss nicht. Oder wenn doch, natürlich gern. Wenn nur das Porto nicht so teuer wäre. Jetzt liest Arturo! Also im Jenseits. Ruhe bitte, ja! Nun bitte, Arturo. Oh, ich hab's erst heute Nacht geschrieben. Fantastisch, wenn es vor uns besteht. Dann besteht es vor der ganzen Welt. Lesen Sie, junger Freund, lesen Sie. Prost! Ja, Prost! Prost! Prost! Naja, ist halt sehr kurz, ne? Die Kunst der Beschränkung, wundervoll! Es ist nur ein Wort. Ja, dann lesen Sie doch. Lies doch schon, mein Gott! Naja. Stillstand! Was? Was? Das ist es. Das ganz große Denken. Das Aussichtslose der Welt auf einen Punkt gebracht. Wieder eine meiner großen Entdeckungen. Hervorragend, hervorragend. Prost. Eine, ja, Prostata. Eine Metapher aus eigenem Antrieb. Ein Stück weit in die Gegenwart geholt. Gefällt mir sehr gut. Ja, ja, ja, ja. Also nun, ich ja. Könnte mir das Ganze ja sehr gut als Künstlerbuch vorstellen, ja? Wissen Sie, dieses philosophische Gedicht und dazu eine passende Lithografie von mir. Oh, schauen Sie doch mal in meinem Verlag vorbei, Herr Arturo. Ich hatte wie immer den richtigen Durchblick. Ein Gespür für literarische Talente. Neben Arturo übrigens sitzt Winnie, eine junge, wie ihr seht, sehr hübsche Schreiberin, nicht wahr? Ebenfalls Studentin bei Leo. Nach dem großen Erfolg von eben wollen wir doch auch Sie noch zu Wort kommen lassen. Was haben Sie uns denn mitgebracht? 1326 Seiten. Oh. Mein lieber Shirley. Ich denke mal, das ist für heute ein bisschen zu viel. Wiedersehen. Ja, das finde ich auch. Ich habe auch noch einiges zu schreiben. Warte mal, Siggi, wenn ich jetzt mit zu dir komme, hättest du mir dann eine von deinen pornografischen Geschichten vorlesen? Ja, klar. Warum nicht? Ich komme mit. Vorher gehe ich noch zum Automaten und hole mir ein paar Briefmarken, gell, Siggi? Also, Pinsel, ich glaube, dass es ja wohl besser wäre, wenn ich sie im Pflegeheim abliefere. Nein, Ursula! Gerade ist mir noch ein pornografischer Eimer eingefallen, soll ich? Frau Lehmann-Lederstein, ich würde Sie gerne bitten, meinen Roman zu lesen. Vielleicht können wir uns ja mal außerhalb der Abendgesellschaft treffen. Ja, ja, sicher. Wenn es meine Zeit erlaubt, nicht wahr? Pussy, mein Schätzchen, komm mal her, du weißt doch, dass die Rotwein nicht bekommen. Es war wieder ein sehr hochwertiger Abend. Ich denke, wir können stolz auf uns sein. Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf Hans-Werner Richter und seine Gruppe 47.